Pointe Nummer 3. Da wir uns so viel mit dem unsäglichen Rassenwahn auseinandersetzen mussten, sei uns nachgesehen, wenn wir unsere Befriedigung kundtun, dass uns bei unserem Buch mit Uwe Hossfeld und Johannes Krause zwei der vier Initiatoren der Jenaer Erklärung mit ihrer Expertise zur Seite standen. Die Absicht dieser 2019 veröffentlichten Erklärung ist, jeglicher Spekulation, das Konzept Rasse könnte in Hinsicht auf den Menschen irgendein wissenschaftliches Fundament haben, den Riegel vorzuschieben. Allerspätestens mit den Erkenntnissen der modernen Genetik ist das unhaltbar geworden. In der Jenaer Erklärung heißt es, die vorrangig biologische Begründung von Menschengruppen als Rassen, etwa aufgrund der Hautfarbe, Augen- oder Schädelform, hat zur Verfolgung, Versklavung und Ermordung von Abermillionen von Menschen geführt. Auch heute noch wird der Begriff Rasse im Zusammenhang mit menschlichen Gruppen vielfach verwendet. Es gibt hierfür aber keine biologische Begründung. Und tatsächlich hat es diese auch nie gegeben. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung. Schließlich Pointe Nummer 4. Wir hatten es ja durchaus mit respektablen Wissenschaftlern zu tun, also keinen Dilettanten, Schwarmgeistern oder Spinnern, denen der Nationalsozialismus auch eine Bühne bot. Ob nun Karrieresucht, ideologische Verblendung oder Opportunismus an ihrem Rassenwahn schuld waren, muss uns nicht interessieren. Wohl aber möchten wir auf die bemerkenswerte Ironie der Geschichte hinweisen und feststellen, wie fundamental sie sich im Fall der Schamanin getäuscht hatten. Falscher konnte man nicht liegen.